Wie geht Kacken? Und warum das eine Frage wert ist. Mein Mitbewohner kam in die Küche und meinte, Julia, du studierst doch Medizin. Wie geht Kacken? Es wäre sicher keine gute Idee, mit diesem Satz meine Memoiren zu beginnen, aber diese Frage hat sehr viel für mich verändert. Ich ging in mein Zimmer, setzte mich auf den Boden und wälzte drei verschiedene Bücher. Als ich die Antwort fand, war ich völlig baff. Etwas so Alltägliches war viel klüger und beeindruckender, als ich jemals gedacht hätte. Unser Klogang ist eine Meisterleistung. Zwei Nervensysteme arbeiten gewissenhaft zusammen, um unseren Müll so diskret und hygienisch wie möglich zu entsorgen. Unser Körper hat dafür allerlei Vorrichtungen und Tricks entwickelt. Es fängt schon damit an, wie ausgetüftelt unsere Schließmechanismen sind. Fast jeder kennt immer nur den äußeren Schließmuskel, den man gezielt auf- und zubewegen kann. Es gibt einen ganz ähnlichen Schließmuskel, wenige Zentimeter entfernt. Nur können wir ihn nicht bewusst steuern. Jeder der beiden Schließmuskeln vertritt die Interessen eines anderen Nervensystems. Der äußere Schließmuskel ist treuer Mitarbeiter unseres Bewusstseins. Wenn unser Gehirn es unpassend findet, jetzt auf die Toilette zu gehen, dann hört der äußere Schließmuskel auf das Bewusstsein und hält so dicht, wie er eben kann. Der innere Schließmuskel ist der Vertreter unserer unbewussten Innenwelt. Ob Tante Bertha Pupse mag oder nicht, interessiert ihn nicht. Ihn interessiert einzig und allein, ob im Innenleben alles gemütlich ist und nichts zwickt. Diese beiden Schließmuskeln müssen zusammenarbeiten. Wenn unsere Verdauungsreste beim inneren Schließmuskel ankommen, macht dieser reflexartig auf. Er lässt allerdings nicht einfach alles auf den äußeren Schließmuskelkollegen los, sondern erst einmal nur einen Testhappen. In dem Raum zwischen innerem und äußerem Schließmuskel sitzen viele Sensorzellen. Diese analysieren das angelieferte Produkt darauf, ob es fest oder gasförmig ist und schicken ihre Information hoch an das Gehirn. In diesem Moment merkt das Gehirn, ich muss aufs Klo oder vielleicht auch nur pupsen. Es macht dann, was es mit seinem bewussten Bewusstsein so gut kann. Es stellt uns auf unsere Umwelt ein. Dafür nimmt es Informationen von Augen und Ohren und zieht seinen Erfahrungsschatz hinzu. In Sekundenschnelle entsteht so eine erste Einschätzung, die das Gehirn zurück an den äußeren Schließmuskel funkt. Ich habe geguckt, wir sind gerade bei Tante Bertha im Wohnzimmer. Pupse gehen vielleicht noch, wenn du sie ganz leise raustwitschen lässt. Fest, eher ungut. Der äußere Schließmuskel versteht und verschließt sich voller Loyalität noch fester als zuvor. Dieses Signal bemerkt dann auch der innere Schließmuskel und respektiert erstmal die Entscheidung seines Kollegen. Die beiden verbünden sich und schieben den Testhappen in eine Warteschleife. Raus muss es irgendwann, nur eben nicht hier und jetzt auch nicht. Einige Zeit später wird es der innere Schließmuskel einfach nochmal mit einem Testhappen probieren. Sitzen wir mittlerweile gemütlich zu Hause auf dem Sofa? Freie Fahrt. Unser innerer Schließmuskel ist ein solides Kerlchen. Sein Motto ist, was raus muss, muss raus. Der äußere Schließmuskel muss sich immer mit der komplizierten Welt beschäftigen. Theoretisch könnte man ja schon die fremde Toilette benutzen, oder lieber doch nicht? Kennen wir uns mittlerweile nicht schon gut genug, um auch voreinander zu pupsen? Wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehe, dann kann ich erst wieder heute Abend. Und das kann im Laufe des Tages unangenehm werden. Die Gedanken der Schließmuskeln klingen vielleicht nicht unbedingt Nobelpreisverdächtig, aber eigentlich sind es grundlegende Fragen unserer Menschlichkeit. Wie wichtig ist uns unsere Innenwelt und welche Kompromisse gehen wir ein, um mit der Außenwelt gut klarzukommen? Der eine verkneift sich auf Teufel komm raus den unangenehmsten Pups, bis er sich mit Bauchweh nach Hause quält. Der andere lässt sich bei der Familienfeier von Oma am kleinen Finger ziehen und initiiert den eigenen Pups lautstark als unterhaltsame Zaubershow. Langfristig liegt der beste Kompromiss vielleicht irgendwo zwischen den beiden Extremen. Wenn wir uns häufig hintereinander verbieten, auf die Toilette zu gehen, obwohl wir müssten, schüchtern wir den inneren Schließmuskel ein. Wir können ihn damit sogar richtig umerziehen. Die umliegende Muskulatur und er sind dann so oft vom äußeren Schließmuskel diszipliniert worden, dass sie entmutigt sind. Wenn die Kommunikation der beiden Schließmuskeln eisig wird, können sogar Verstopfungen entstehen. Schließmuskeln, Sensorzellen, Bewusstsein, diese ausgeklügelten Details hatte mein Mitbewohner nicht als Antwort erwartet. Die Geburtstagsrunde anständiger BWL-Studentinnen, die mittlerweile in unserer Küche eingetroffen war, ebenfalls nicht. Der Abend wurde trotzdem lustig und mir wurde klar, dass das Thema Darm im Grunde viele Menschen interessiert. Es kamen einige gute neue Fragen auf. Stimmt es, dass wir alle falsch auf dem Klo sitzen? Wie kann man leichter rülpsen? Wieso können wir aus Steak, Apfel oder Bratkartoffeln Energie machen, während ein Auto nur bestimmte Sorten Benzin verträgt? Wozu gibt es den Blinddarm und warum hat Kot immer die gleiche Farbe?